den Wert des Verkaufs von nationalem Grundbesitz, an erster Stelle Kirchengüter, wird Papiergeld, die Assignaten, ausgegeben. Grundbesitz ist für die Bauern eine Frage der Existenz. Das arme Landvolk hat nicht die Mittel, an diesem Geschäft mit den nationalen Gütern seinen Teil zu sichern. Wer aber über etwas Grundkapital verfügt, verschafft sich durch die rasante Inflation der Assignaten ein beachtliches Vermögen. Anhaltende Teuerung und Arbeitslosigkeit eröffnen für Wirtschaft und Handel profitable Möglichkeiten. Marat, der Freund des Volkes, 30. Juni 1790. Wenn wir nun unter dem Joch der neuen Emporkömmlinge stöhnen sollen, wäre es besser gewesen, die privilegierten Stände beizubehalten. Väter des Vaterlandes, ihr seid vom Glück begünstigt. Und wir verlangen von euch nicht, heute eure Besitztümer aufzuteilen, diese Güter, die der Himmel den Menschen als gemeinschaftliche Sache gegeben hat. Anerkennt das ganze Ausmaß unserer Mäßigung und zu eurem eigenen Vorteil. Vergesst für einen Moment die Sorge um eure wichtigen Ämter. Entzieht euch einen Moment den süßen Träumereien von eurer Bedeutung und erwägt einen Augenblick die schrecklichen Folgen, die eure Gedankenlosigkeit haben kann. Er zittert vor Schrecken bei dem Gedanken, dass wir, wenn ihr uns aufgrund unserer Armut das Bürgerrecht verweigert, es uns wiederholen, indem wir euch das Überflüssige entreißen. Der Sieg der bürgerlichen Aristokratie mit Hilfe des Volks über König und Hofpartei Anfang Oktober 89 ist Beginn einer Phase der Revolution, wo es schwer wird, zwischen Schein und Wirklichkeit, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Auf der einen Seite die Welt der Wörter. Aufgrund von Erlassen wird ganz Frankreich umgekrempelt zu dem Land, wie es heute noch ist. Departements anstelle der alten Provinzen. Und Justiz und die gesamte Verwaltung erhalten eine neue Form. Die existiert zunächst nur auf dem Papier. Auf der anderen Seite die Welt der Dinge. Die Unsicherheit der Menschen, die Undurchschaubarkeit der Vorgänge, revolutionäre Unruhe und Konterrevolution, das greifbare Elend und der neue Despotismus. Keiner weiß genau, an wen und an was er sich halten kann. Eine chaotische Situation. Überall suchen die Menschen Rückhalt in kleinen Gruppen Gleichgesinnter. Die Clubs, Zirkel und Klicken. Es ist die große Zeit der geheimen Kontakte und der allgegenwärtigen Intrigenspiele. Geheimgesellschaften und konspirative Vereine sind im Frankreich der Aufklärung immer en vogue gewesen. Die politischen Clubs, die aus der Revolution entstehen, entwickeln ihre Bedeutung als öffentliche Macht. Eine Art Geheimbruderschaft bleiben sie dennoch dabei. Hort der Gemeinsamkeit, Zufluchtsort, wo einer unter den Seinen ist und deshalb offen reden und sich äußern kann. Sicherheit in der allgemein herrschenden Unsicherheit. Die aristokratischen Clubs weiterhin noch mit der Aura regelrechter Geheimbünde, als die sie dann ihre antirevolutionären Rollen spielen. Die öffentlichen politischen Clubs sind das, was wir heute Parteien nennen. Einige haben eine einflussreiche Rolle gespielt. Sie sind ein Bild der Kräfte dieser wahrhaft nationalen Versammlung, die in Frankreich das Sagen hat. Gleich ob Konstituante, Legislative oder Konvent. Nicht nur Bild, auch selber Kraft. Das werden wirkungsvoll nur die Jakobiner. Das sind nicht ein Club, das sind eine Organisation. Vielzahl von Clubs überall im Land. Die Kommune von Paris, die Gemeindeverwaltung mit ihren 48 Sektionen von Wahlmännern, ist einem solchen organisierten Club ganz ähnlich. Brüderlichkeit.